willkommen beim Soylent Cast. Mit Harry. Und. Einer. Müller. Reloaded. So sind die Regeln. Ganz am Anfang warst du sauber und hast mir damit imponiert. Du warst niemals böse oder sauer und hast dich nie zu viel fixiert. Doch diese Tage sind gezählt. Was ist bloß mit dir passiert? Du lässt alle Fenster offen und der Kanarienvogel stirbt. Schön bist, können wir miteinander gehen. Du bist nicht so schön. Und weil du nicht so schön bist, werd ich dich immer verstehen. Deine Haare sind ein Strich und dein Kinn ist doppelt da. Schönste. Ja, das ist doch wunderbar. Jede Kunst ist heute hässlich. Vor allem die Kunst, die du machst. Deine Bilder finde ich grässlich. Hab noch nie so viel gelacht. Ja, liebe Leute, das war Stendhal Blast mit Du bist nicht so schön. Ein Song, den man unbedingt seiner neuen Bekanntschaft gleich zu Anfang vorspielen sollte. Oder was meinst du, Harry? Ja, das ist ein guter Opener, würde ich sagen, den Abend. Und auch, wenn man Bekanntschaft macht, vielleicht weiblicher Natur, so dann das erste Mal zu Hause, so gleich auf dem Sofa. Und dann Du bist nicht so schön. Eigentlich der perfekte Einstieg in den Abend, oder? Ja, nicht nur der perfekte Einstieg in den Abend, sondern auch der perfekte Einstieg in die zukünftige Beziehung, oder halt nicht. Weil, ja, da sieht man dann natürlich auch gleich, ob der andere gegenüber so reflektiert ist, um das... Ja. differenziert betrachten zu können. Aber weibliche Reflexion wollen wir vielleicht später noch erörtern, weil das ist ja was ganz Kompliziertes. Genau, das ist ein Thema für sich. Ein Thema für sich. Ja, vielleicht sagen wir erstmal was zum Konzept unserer neuen Sendung. Konzept haben wir eigentlich gar nicht so genau, oder? Nee, wir haben nur so einen Zettel hier mit irgendwelchen vorgekritzelten Themenbereichen ja. so. Ja. Möchtest du es einmal vorlesen? Dann haben die Zuhörer schon mal einen kleinen Überblick. Also in unserem ersten Säulencast wollen wir sozusagen eine bunte Palette anbieten von Themen. Ja? Und vielleicht, wir schließen nicht aus, dass später mal wir einen Schwerpunkt haben werden. Ja? Aber heute haben wir uns überlegt, wir wollen mal ein Aber hier Schwerpunkt, wir sind doch ein Schwerpunkt, ja, oder? Ja, wir sind definitiv zwei Schwerpunkte, wenn man sich unseren Bauchumfang anschaut. Aber ich meinte jetzt inhaltlicher Natur. Ah, okay, die Geschichte. Ja, die Geschichte. Und da wollen wir anfangen heute erstmal gleich so über das Thema TV und aktuelle TV-Gewohnheiten und TV im Vergleich früher und heute. Ja. Das auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch den Schwerpunkt fanatischer Veganismus und Auswüchse wie Fruktivoren und sowas. Das wollen wir dann kurz erörtern, auch im Rahmen unseres Kochprojektes vielleicht. Ja, das auf jeden Fall. Natürlich auch die Hintergründe. Was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem fanatischen Veganismus? Ja. Also auch ein wenig Psychologie reinbringen. Ja. Natürlich, auch tief. Da sind wir dann auch schon gleich beim nächsten Thema, Misanthropie. Ja, wie war das noch gleich? Und was studierst du demnächst? Misanthropie auf Lehramt. Richtig. Ja, und am Schluss das digitale Leben, Social Networks, Facebook. Was gibt es eigentlich sonst noch? Ja? Genau. StudiVZ ist das schon längst aus. Ja, StudiVZ, das ist tot. Das ist tot, ja. Ja. Wir wollen einfach mal ein bisschen gucken, so wie dieses digitale Leben uns halt in den letzten 10, 15 Jahren beeinflusst hat in unserem täglichen Ablauf und so. Ja, das sehe ich auch so. Und vielleicht sollten wir erstmal so als Einstieg, damit wir das Thema TV kommen, erstmal einen Song spielen und nach dem Song fangen wir an, über das Thema TV zu reden. Genau. Und da habe ich einen Klassiker aus dem Bereich des Synthie-Pops mir rausgesucht. Das ist Disdain mit Conversation Overkill und beachtet bitte den Text. Also viel Spaß damit. Here we go. Here we go und bis gleich. Yeah. Sind wir wieder? Ja, Mai. So Harry muss Booth sein. Und der Heiner. Ja, der Heiner. In legerer Haltung auf dem Sessel hier. Ja, legere Sportbekleidung. Ja. Schwarzes T-Shirt, ja. Trainingshose. Das ist doch beim Fernsehen auch ganz gang und gäbe. Man muss doch irgendwie luftige Klamotten haben, so gerade als Mann. Ne? Ja, auf jeden Fall so. Also wir würden wahrscheinlich so das typische Klischee-Publikum von so Talkshow-Sendungen wie Brit und Vera am Mittag so verkörpern, ja? So. Ja, also vielleicht fehlen da noch so ein paar Flecken auf der Hose vielleicht, ja. Ah, gut, okay. Das eruieren wir jetzt mal lieber nicht genau. Nein, auf keinen Fall. Übrigens, you need your TV more than me. Ja, mein lieber Heiner, berichte doch mal aus deinem Leben. Wie war das so früher? Fernsehen, so hat sich das so als Kind so, bist du eher in den Wald gegangen, hast da so Muscheln, sag ich schon, Pilze gesucht? Oder auf dem Sportplatz, ja, so mit deinen Freunden Fußball gespielt? Oder zu Hause dann doch die Sesamstraße und Hallo Spencer geguckt? Ja, erzähl mal von, wie war das früher bei dir so? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann das mal so ein bisschen runterbrechen und ich würde sagen, es war doch letztendlich eine gesunde Mischung aus allem. Also es gab definitiv irgendwie Phasen, so gerade in den Sommerferien und so, wo ich als Kind und Jugendlicher sehr aktiv war, auch viel draußen war. Ja, da habe ich schon so die ein oder andere Geschichte erlebt. Und auf der anderen Seite stand für mich so dieses pädagogische Kinderfernsehen. Ja. So in Anführungsstrichen Sendung mit der Maus, Löwenzahn, Hallo Spencer und sowas. Stand bei mir immer sehr hoch im Kurs. So, aber auch so einfach klassische TV-Serien wie Batman als 50. Wiederholung aus den 70er Jahren, so kennen wir wahrscheinlich alle noch. Ja. Adam West und Burt Ward, Richtig. Der Klassiker. Mhm. Ja, also Fernsehen hat mich da schon auch sehr geprägt und ich glaube auch einen großen Teil meiner Erziehungsarbeit übernommen. So. Ja. Ist zwar ein bisschen traurig, aber das kann man ja auch mal so sagen. So. Aber gut, Peter Lustig ist natürlich auch ein guter Lehrvater, kann man sagen. Ja, natürlich. Ja. Also es geht nichts über Peter Lustig, Pusteblume oder wie es später hieß, Löwenzahn. Ja. Oh, mittendrin. Ich merke fundiertes Fachwissen. Erst hieß es nämlich Pusteblume, das weiß kaum jemand. Genau, Pusteblume, Löwenzahn und dann kam mittendrin. Ja, mittendrin war aber ein Flop. Das ist, glaube ich. Ja, das ist leider nicht so angenommen worden. Nicht so angenommen worden. Übrigens, eine große pädagogische Meisterleistung des Kinderfernsehens war die Rappelkiste. Die war tatsächlich sehr sozialkritisch. Ja. Die Rappelkiste, aber das müsste vor meiner Zeit gewesen Ratz sein. Ratz und Rübe. Ich habe die DVD-Box natürlich. Sowas muss man natürlich haben. Welches Jahr war das ungefähr? Das war so Anfang der 80er Jahre. Ja, okay, da bin ich noch in Pampers durch die Gegend gehüpft. Ja. Okay. Ja, also bei mir war das ähnlich. Also ich war sehr gerne auf dem Fußballplatz, so als Kind, ne? Ich habe da schon meine ersten Grundlagen, so die fußballerischen, erlangt, ja. Und war gerne draußen, habe geangelt und so, war im Wald und so weiter und habe Muscheln gesucht, ne, wie wir eben gerade festgestellt haben. Nein, auf jeden Fall zu Hause dann die Sesamstraße, Hallo Spencer, das war Pflicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch gerne übrigens so Unterhaltungssendungen geguckt, so Wetten, das früher mit Frank Elstner noch. Und so samstagsabends, einer wird gewinnen mit coolen Kampf. Ja, das war schon großartig so. Es war viel besser als dieser ganze Rotz, der heute kommt, so diese ganzen Castingshows. Und ja, da können wir vielleicht nochmal kritisch drauf eingehen, so diese ganzen Castingshows und so. Also der letzte große TV-Höhepunkt für mich war eigentlich 1990 mit Vorbrouillard. Das weiß man ja, eine Rainer Schöne und so. Das war halt noch richtiges Abenteuer. Aber wenn man sich das heute so anguckt, so SpongeBob so für Kinder, was sagst du dazu? Ja, das kann ich nur bedingt so stehen lassen. Natürlich hat sich da in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt auch wirklich einiges getan in der TV-Landschaft. So diese typischen Hartz-IV-TV-Sender, Sat.1, RTL, RTL2 und so, das bildet natürlich so ein eigenes Genre. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal rüberschauen in die USA, dort gibt es sehr gute private Sender, Pay-TV-Sender, wie zum Beispiel HBO, die qualitativ sehr hochwertige Serien produzieren und auch mit einem fundierten Background dieser Serien. Also das ist nicht einfach nur Opium fürs Volk, so wie das jetzt bei Frauentausch, Das perfekte Dinner oder Die Shopping Queen stattfindet. Ich denke da so zum Beispiel an Serien wie Breaking Bad, In Treatment, zum Beispiel auch Dr. House. Sind Serien, die man heutzutage auch noch, ich glaube, ohne schlechtes Gewissen konsumieren kann. Ja, das ist für mich, das kann man sicherlich, aber für mich ist das alles trotzdem irgendwie, also der Einheitsschnitt dieser Serie ist auch bei Dr. House, also dieser typische US-Einheitsschnitt von Serien ist da auch erkennbar, so, das ist für mich alles so, ohne Rückgrat, so, das fehlt mir einfach. Nee, das kann ich so wieder nicht stehen lassen, gerade bei Dr. House, da steckt natürlich auch ein sehr tief entwickeltes Serienkonzept dahinter und die Charaktere in dieser Serie haben natürlich auch alle ihre bestimmte Bedeutung und ich würde das gar nicht mal als so platt oder so stehen lassen wollen. Ja, was heißt platt so? Also ich bin auch kein Serientyp, so. Ich mag eigentlich gar keine US-Serien so. Also ganz die letzte US-Serie, die mich begeistert, war eigentlich Alf. So. Weil das ist wenn das Ganze ad absurdum geführt wird, ja, und dann ist das Ganze irgendwie wieder noch ganz cool. Aber so dieses typische Muster, so, da kann ich eigentlich wenig mit anfangen. Aber ich bin sowieso eher auf deutsche Serien fixiert. So. Also in den 80ern natürlich Drombusch, Schwarzwaldklinik und die Wiecherts vom nebenan und so. Schwarzwaldklinik, ja, hat er geguckt. Ja, das war natürlich Pflicht, so, das war einfach super. Ne? Klaus-Jürgen Busso in seiner Paraderolle und ja, es war einfach schon als Kind so großartig, ne? Auch zu sehen, wie so Schweinebäuche so am Nachmittag aufgeschnitten werden. Das waren so ein Blick in die Anatomie des Menschen, so die ersten, und das hat mich schon geprägt, so ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch so eine ganz eigene Geschichte. Aber kommen wir doch mal zu diesen Spätschicht-TV-Geschichten, so irgendwie so um 0 Uhr rum. Oh, so. Ja. Da kannst du uns doch bestimmt auch einiges zu sagen, oder? Ja, so in der beginnenden Adoleszenz. So mit 15, 16, wo man dann die ersten Hormonausschüttungen so genießen konnte. Richtig. Das erste Kribbeln in der Lendengegend. Das erste Kribbeln. Ich weiß noch ganz genau, meine erste Punkt-Punkt-Punkt-Vorlage, das war Vanessa Paradis. Kennst du sie noch? Jo Le Taxi? Ja. Ja, so eine Französin. Die mit Johnny Depp zusammen war, ja. Ja. Wir schweifen ab, aber abschweifen ist erlaubt. Abschweifen ist erlaubt. Und großartig dann 1991, so um den Dreh, begann dann Tutti Frutti auf RTL. Und übrigens Samstag vorher liefen dann diese Lederhosenfilme. So Liebesgrüße aus der Lederhose. Ja, stimmt. Lass die prallen Möpse hüpfen und so. Und dann, Moment. Aber Tutti Frutti, ja. Das war dann natürlich auch mal noch so ein heimliches, ja, Gucken, oder? So still und leise, heimlich, ja, wach bleiben, so, dass die Eltern, ja, das nicht mitkriegen und so, oder? Ja, jeden Sonntagabend lief es ja so um 23 Uhr und ich bin dann halt, ich weiß noch, der Fernseher, der stand nebenan, ja, nicht in meinem Schlafzimmer. Und ich bin dann nach nebenan gegangen. Ja, und dann so kurz vor 11, ja, so viertel vor 11 so, und dann lief dann halt noch eine Viertelstunde so ein Kulturmagazin, so, ich glaube, das hieß 10 vor 11 oder so, mit so Schriftbändern unten durch. Und ja, das, genau. Ja, das war so eigentlich unfassbar, dass das auf RTL läuft eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich weiß, ich habe das mal recherchiert, das musste RTL senden. Das war so, genau, da damit sie ein kulturelles Programm, ja, abdecken, ja. Ja, genau, diese 5% kulturelles Programm abdecken. Und dann war da halt, zum ersten Mal habe ich dann gesehen, den wahren Heiner Müller mit dem Bourbonglas und einer dicken Zigarre. Und das muss man sich aber, ja, auch mal vorstellen. Ja. Man hat eine Woche mit 7 Tagen, jeweils, ja, 24 Stunden, und man spielt einen Tag in der Woche 10 Minuten einen kleinen Clip mit Heiner Müller. Ja, ja. Das deckt das kulturelle Programm von, ja, RTL ab. Wobei in diesen 10 Minuten wahrscheinlich so viel Kultur durchgekommen ist, wie, was weiß ich, auf anderen Sendern so in 3 Wochen. Ja. Also man hatte also wenig verstanden so mit 15, ist klar. Man war irgendwie, richtig, so, ja, spitz wie Lumpi und wollte natürlich irgendwie die Aprikose sehen, so wie sie den BH öffnet. Und dann sah man plötzlich Heiner Müller mit Bourbon und einer Zigarre. Und, richtig, der redete über den Sozialismus und die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und Heiner Müller erklärte uns auf sehr anschaulicher Weise, dass jeder sterben kann, sogar ein, ja, Idiot. Ja, sogar ein Idiot kann sterben. Wenn man jetzt allerdings sich Brit anguckt, dann wundert man sich. Die müssten eigentlich reihenweise umfallen alle. Aber, aber gut. Ja, und dann war das natürlich so, man hat diese Viertelstunde irgendwie totgeschlagen. Und dann kam dann endlich Hugo Egon, Titten-Hugo, mit seinem Ballett. Und übrigens, kleiner Tipp, ich habe sogar noch unten im Keller eine VHS-Kassette mit einer original kompletten Folge Tutti Frutti. Wie geil. Ja. Gucken wir uns die nachher noch an? Ja, die ziehen wir uns nachher noch rein, würde ich sagen. Sehr schön. Aber vielleicht sollten wir jetzt abschließend noch zum heutigen TV. Was guckst du dir heute noch so außer Dr. House an? Und ja... Ja, also heutzutage beschränkt sich mein TV-Konsum eigentlich komplett nur noch auf öffentlich-rechtliche Fernsehsender, die ich auch nur noch voll digital übers Internet empfange. So, dafür benutze ich diese Software, ja, Zattoo. Zattoo, ja. Also, aber ich muss dazu eben einhaken. Du zahlst natürlich GEZ natürlich. Ja, natürlich, ja, zahle ich GEZ. Ja, klar. Logisch. Weil das muss natürlich auch gefördert werden. Und, ja, die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten benötigen auch unsere GZ-Gebühren, ja, damit die Reporter und Autoren sich unabhängig Meinung bilden können. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt, jeder Cent in die öffentlich-rechtlichen Anstalten ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Auf jeden Fall. Ja. Das ist Geld investiert in Bildung und Zukunft. Ja. Und ja, du wolltest noch sagen, sonst guckst du, aber hast du eine Lieblingssendung auf Arte zum Beispiel? Eine Lieblingssendung kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich schaue halt schon sehr gerne Dokumentationen, Reportagen. Ich glaube, ich bin da so ein typischer Doku-Junkie. Ja. Hin und wieder so politische Talkshows. Oder wenn es einfach mal ein bisschen Spaß machen soll, dann gucke ich auch mal Markus Lanz. So. Ja. Aber eine geile Arte-Sendung ist übrigens noch Durch die Nacht, so, wo sich zwei Menschen treffen, so aus völlig... Heinz Strunk und Scooter, ne? Ja, dazu kommen wir nachher noch. Ich habe nämlich noch was von Heinz Strunk hier liegen. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, so, wo so zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen und sich dann treffen und dann tatsächlich über gewisse Dinge philosophieren, wie wir das hier eigentlich machen. Eigentlich sind wir so ein bisschen durch die Nacht. Durch, ja, sind wir auf jeden, ja, Fall. Und die Nacht kommt auch gerade. Ja. Ja, die einbrechende Nacht. Und da fällt mir übrigens auf, wir müssen uns gleich auch mal was zu trinken holen. Ja, das, ja, müssen wir gleich mal. Und da wir was zu trinken holen müssen, ja, würde ich mal sagen, gehen wir über zu unserem nächsten kulturellen Beitrag, den du dir ausgesucht hast. Der heißt nämlich Fußgängerzonen. Kannst, genau, du uns von dazu? Reinhard Grebe. Ja. Ich würde sagen, das ist einfach so ein typischer Querschnitt der deutschen Fußgängerzonen. Und ich würde sagen, das Konsumverhalten, was sich in deutschen Kleinen, Mittel-, Großstädten so abspielt. Ja, viel Spaß. Also dann, Reinhard Grebe, Fußgängerzonen. Schlüpfer gibt's bei C&A, Geschenke bei Nanunana, Croissants bei Elektroback, bei Rossmann Shampoo Fuck, bei Lotto Toto, die hört zu, Laberkarten bei O2 Can Do, bei MacPaper Ringbuchhefte, Fachgeschäfte, Fachgeschäfte. Regen fällt auf Kaiserslautern und es schneit in Pirmasens. Willi Billig schlendert durch die Straßen und grüßt die Konkurrenz. T-Shirts bei H&M, bei McGuides, Ramblamblam, Deichmann, Subway, Yves Rocher. Das ist die Fresse der BRD. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Hertie, Karstadt, Tengelmann, ach du altes Westdeutschland. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Ist das Darmstadt, ist das Mülheim, ist das Wuppertal? Ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Bei Chibo stehen die Trümmerfrauen, farbenfroh in beige und braun. Ein Eierschneider in Zweimannzelt, jede Woche eine neue Welt. Pubertät ist auch noch da, Schule schwänzen im Venezia. In ein paar Jahren gehen die alle fort, mit den Kissen von Matratzen Concord. Regen fällt auf Oberhausen und es schneit in Pirmasens. Willi Billig schlendert durch die Straßen und grüßt seine Fans. Deichmann, Vielmann, Tengelmann, McFit, McGeiz, McDoof. Welcome to the city of joy. Tante Emma verwest auf Nordfriedhof. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Hertie, Woolworth, Tengelmann, ach du altes Westdeutschland. Fußgängerzonen, Fußgängerzonen, ich laufe durch die Fußgängerzonen. Ist das Darmstadt, ist das Mülheim, ist das Wuppertal? Ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Dankeschön, das dazu. Ich hab, ich esse Blumen. Hühneraugen blicken können, wenn sie dir sagen wollen: Danke, dass du mich verschont hast. Denn ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum es hakt, aber ich rede einfach mal weiter. Ich habe gestern übrigens auch in eine Blume gebissen, wie du weißt. Stimmt, das ist natürlich auch in Faulen kocht per Video dokumentiert. Also schaut doch mal ruhig vorbei. In den Gruppen bei Facebook, Soylent kocht. Soylent kocht. Ja, wie siehst du das? Vegetarismus, Veganismus, hat sich ein wenig komisch entwickelt, würde ich mal sagen. Ja, das steht natürlich so als krasser Gegenpol zur, wie heißt es noch hier, konventionellen Landwirtschaft und Fleischproduktion. Und zum Teil hat es seine Daseinsberechtigung, aber so diese Überheblichkeit dieser Veganer, Menschen, Gesocks oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, also falls wir hier irgendjemanden auf die Füße treten oder so, unser Soylent-Cast erhebt nicht den Anspruch, politisch korrekt zu sein, so von daher zieht euch einen Rock an, geht spielen, falls ihr beleidigt seid. Ja. Vielleicht noch mit so einem Igelchen spielen als Spielball. Richtig. Naja, also ich finde, das treibt immer komischere Blüten, dieser ganze Veganismus. Und also irgendwie so merkwürdige Entwicklungen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, so, wo irgendwelche Bilder gepostet werden, so von erhängten Hunden und so, und dann so Betroffenheit zu erzielen. Ja, natürlich. So auf billige Art und Weise. Ja, einfach nur diese emotionale Schiene auszunutzen, so mit Photoshop irgendwelche Bilder zu bearbeiten. Ja, nee, das funktioniert einfach mal gar nicht bei uns. Ja. Ich glaube, dafür sind wir einfach zu resistent dagegen. Ja. Und auch zu reflektiert. Ja, auf jeden Fall auch das. Ja. Aber man darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht die Problematik der konventionellen Produktion von Obst, Getreide, Gemüse und Fleisch vernachlässigen. So, dass wir mit unseren Anfang 30, mit 30 Jahren schon einen Hang zur Männerbrust haben, kann man natürlich auch zurückführen auf weibliche Hormone, die in der Fleischproduktion zugeführt werden. Ja, aber nicht nur im Fleisch, und das wäre auch zu kurz gedacht. Denn wie wir wissen, zum Beispiel, wenn man viel Bier trinkt, nimmt man auch so viel Östrogene zu sich. Also ja, das hat damit nichts zu tun. Und ich finde ja sowieso, jeder sollte so leben, wie er möchte, aber eben nicht den anderen, oktroyieren mit irgendwelchen Vorstellungen. Und das kommt eben zunehmend so in Mode, oder irgendwelche Leute irgendwie aus der Freundesliste entfernen, weil sie schreiben, sie möchten gerne irgendwie einen Schnitzel essen. Dann wird es irgendwie für mich ein bisschen lächerlich. Das ist ein absolutes No-Go, so leben und leben lassen, oder wie war das noch so schön? Ja, sicherlich. Also Toleranz haben wir irgendwie in diesem Fall gar nicht mehr. So, das ist irgendwie, ich nenne das schon Faschismus teilweise, faschistische Tendenzen. Nimmt das Ganze an, so finde ich. Und und ich glaube, das führt auch dazu, dass wir mit unserem immer mehr dazu stehen, wie gern wir Fleisch essen und so. Das ist eben genau provozieren genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Das ist ja natürlich. Ja. Aber ich könnte zum Beispiel auch mal ein kleines Beispiel aus meiner letzten Woche erzählen, wie das Ganze auch im friedlichen Miteinander abgehen kann. Also ich war zum Beispiel am Dienstag bei einer sehr guten Freundin von mir, der Ruda, zum Grillen eingeladen. Und wir haben natürlich Fleisch gegrillt, ein paar ordentliche Würste, wie sich das gehört. Aber es war aber auch eine Vegetarierin eingeladen. Also habe ich dann natürlich auch mal so einen kleinen Veggie-Burger gegrillt. Und das auf dem gleichen Grill, wo zuvor das Fleisch normalerweise wurde so. Ja. Das lief alles friedvoll miteinander so. Das war alles so stimmig in sich. So. Da gibt es natürlich dann aber auch diese krassen Extremfälle, wo diese fanatischen Veganer dann sagen, so, nee, also mein Veggie-Burger darf nicht auf dem Grill liegen, so, ja, wo zuvor ein Schnitzel gelegen hat. So. Ja. Da wird es dann wirklich absurd. So. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall muss man auch ganz klar sagen, aus ernährungsphysiologischer Sicht, es fehlen den Veganern definitiv essentielle Aminosäuren, es fehlt Vitamin B12, was sie natürlich immer wieder widerlegen wollen, oder auch dieses Zahnargument, was natürlich total lächerlich ist. Warum haben wir Schneidezähne und Mahlzähne, um Gemüse zu zerkauen? Bestimmt nicht. Also darüber kann man natürlich auch lange diskutieren. Oder ich sage immer, ein Blick in die Natur, in Mutter Natur reicht, um zu sehen, dass es eben nicht so friedlich ist, wie die Leute immer denken, sondern dass es eben doch wirklich so ist, dass auch Tiere andere Tiere töten, ja, um natürlich zu überleben. Ja. Ich kann da nochmal so ein kleines anderes Beispiel anführen. Ich gehe ja nun auch regelmäßig zum Plasmaspenden. Tja, und beim Plasmaspenden wird natürlich immer zuvor das Blut untersucht und da wird der Eisenwert des Bluts ermittelt. Ich glaube, der Fachbegriff heißt irgendwie Hämoglobinwert oder so. Ja. Und dieser Hämoglobinwert darf bei mir zum Beispiel für Spenden nur zwischen 14 und 18 liegen. So. Ja. Ich mit einer durchaus ausgewogenen, fleischhaltigen Ernährung befinde mich zwar immer eher an der oberen Grenze, irgendwo zwischen 17,5 und 18 so, ja, aber ich darf dann zum Beispiel noch meinen Blutplasma spenden, was zur Herstellung von lebenswichtigen Medikamenten oder sowas benutzt, ja, wird. So reine vegan lebende Menschen haben dann sozusagen einen Eisenwert oder Hämoglobinwert von 12 oder 11, ja, und können damit auch gar nicht mehr ihr Plasma spenden. So. Aber das so als kleine Ausuferung hier. Ja, du uferst aus übrigens. Ja, abschweifen. Abschweifen, ja, ist aber erlaubt, haben wir gesagt. Ja, wir schweifen gerne mal. Und ich würde eben sagen, einmal Prost. Ja, cheers. Ja, warte, cheers. Mal eben. Ja, so. Ja. Dankeschön. Und als beste Überleitung eigentlich für das Thema, so habe ich gedacht, wenn denn, was machen wir, wenn es kein Fleisch mehr gibt? Was machen wir, wenn die Ozeane leer sind? Wenn das Plankton zugrunde geht? Ja, dann werden wir Menschen züchten zur Ernährung. Ja. Wie Vieh. Wie Vieh. Yeah. Sie ein solches Stück schon mal gesehen? Wie oft kann ich denn schon einmal meiner Kundschaft etwas anbieten, was derart fantastisch ist? Nun ist es also soweit. Richtig ist es nicht, doch notwendig. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Geh mit Gott. Fleisch. Das schmeckt ihm ganz besonders gut, dem Heiner. Ja, ja, ich glaube, also dem Heiner Müller, dem hätte ich das gerade zugetraut. So. Also der sah ein bisschen kannibalisch aus. Ja, also ja. Heiner Witz. Müller, das war ja hier auch, ja, läuft, ne? Läuft. Ja. Ja. Heiner Müller war der, der Mann aus Rothenburg. Nee, verwechsel ich jetzt gerade. Möchtest du vielleicht mal was aus dem großen Fundus von Heiner Müller zitieren? Du bist ja sehr firm, was das angeht. Du hast dich ja intensiv mit der 11-seitigen Hamlet-Maschine befasst. Ja, so ein bisschen. Ja. Soll ich? Weil es Brauch ist, ein Stück Eisen stecken in das Fleisch des Nächsten oder Übernächsten, um mich dran zu halten, weil die Welt sich dreht. O Herr, brich mir mein Genick. Im Sturz von einer Bierbank. Ja, das sollte man sich verinnerlichen. Ja, natürlich. Ja. Oder können wir vielleicht auch als kleine Überleitung zu unserem nächsten Thema nehmen, so ja. Misanthropie. Ja. Man sollte die Weiber zunehmen, eine Welt ohne Mütter, damit wir uns im gegenseitigen Einvernehmen abschlachten können. Okay, das wäre aber ja eigentlich kein Menschenhass, sondern Frauenhass. Das bezieht sich ja nur eigentlich auf eine Aber Gruppe. Letztendlich richtet es sich ja natürlich durch die an die gesamte Ausrottung der Menschheit. Ja, okay. Ja, ich habe das tief noch nicht interpretieren können, also weil ich mich ja nicht inhaltlich so stark damit befasst habe. Also erster Kontakt zur Hamlet-Maschine war mit 17 Jahren. Also da lief die Hamlet-Maschine von Heiner Müller bei mir von den Einschützen Neubauten vertont in Endlosschleife in meinem Kassettendeck sozusagen, ja. Einschätzen, Neubauten, Hamlet-Maschine kenne ich natürlich auch sehr gut noch. Vielleicht hätten wir die mal einspielen sollen, das wäre auch noch eine geile Idee gewesen. Ja, ist natürlich ein langwieriges Unterfangen, so ein 46-Minuten-Stück. Ja, so irgendwie eine Blechtrommel hört man dann dreimal in einer Minute und ist schon sehr, sehr grotesk so, aber da stehen wir auch drauf, oder? Da stehen wir drauf, ja. Also irgendwelche skurrilen Geräusche, die manchmal aus unserem Magen-Darm-Trakt stammen könnten, natürlich. Ja, diese leichten Verwesungsgeräusche. Ja. Okay, das schneiden wir raus. Nein. Warum denn? Das können wir auch ruhig drin lassen. Wir lassen alles drin, ja. Wir sind unzensiert. Natürlich. Also das ist ja jetzt hier auch noch ein kleines Hobbyprojekt, das Heulencast so und unser erster Versuch. Ja. Und wir machen einfach mal, gucken, wie das so läuft. So. Okay. Erste Ausgangsfrage, Heiner. Wie äußert sich bei dir Misanthropie im Alltag? Ja, wie äußert sich das? Ich habe so dieses typische Syndrom, ich habe so dieses typische Pfeifen, diesen Tinnitus in meinen Augen so. Ich sehe halt nur Pfeifen und das den ganzen Tag. Sehr wenig aufgeklärte Menschen. Die breite Masse scheint mir irgendwie in so eine Art Tiefschlaf verfallen zu sein. Viele Menschen sind gar nicht mehr in der Lage dazu, reflektiert mal um die Ecke denken zu können und sich einfach mal zu fragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Also hinter dem H&M-Werbeplakat, wo man irgendwelche halbnackten Magermodels sehen kann, so, das hat in Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun. Dieser Egoismus, der sich auch so in dieser Bevölkerung breit macht, so man steigt in die Strapazenbahn in Bremen ein und denkt sich, mein Gott, ey, alter Sack, kannst du dich mal irgendwie hier da ein bisschen Platz machen, dass ich da auch durchkomme, so, oder irgendwie diese verwahrloste Jugend aus den Ghettos, so, ihr könnt auch gerne mal aufstehen, wenn ein älterer Mensch mit einem Krückstock in die Bahn kommt. Oder du. Ich bin ja auch schon ein alter Sack, so. Ja, eben. Also dieses Straßenbahn-Argument, so, also für mich ist es tatsächlich so, ich erkenne immer mehr sozusagen diese menschlichen Schwächen und die mich tierisch annerven, also so Belanglosigkeiten, also auch gerade im Sommer so, wenn man im Supermarkt so an der Kasse steht, da kann man wunderbar schon einige Dinge beobachten, finde ich so. Ja, natürlich. So verhaltenstechnische Dinge und dann vor allen Dingen dann dazu noch gepaart so mit Ungepflegtheit, so irgendwie noch bei 30 Grad im Schatten irgendwie noch so ein Flunderhemd anziehen, so aus 100% Synthetik, wo man dann noch besonders gut stinkt. Da kann man dann auch wirklich tatsächlich schon so zum Misanthropen werden, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Und also auch bei mir gilt der alte Grundsatz, liebe deinen Feind. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, so, das wird immer schlimmer, muss ich sagen. Immer mehr menschliche Unzulänglichkeiten, die so zutage treten, die ich immer mehr erkenne und die mich tierisch ankotzen, wo ich sage, so. Ja, für mich ist ein ganz großes Problemfeld auch noch dieser persönliche Nahkontakt, der sich so in meinem sozialen Umfeld so entwickelt, oder ich weiß gar nicht, wie man das genau jetzt formulieren kann. Wenn ich zum Beispiel mal zu meiner Schulzeit, also die letzten 3 Jahre, wo ich mein Abitur an der Erwachsenenschule nachgeholt habe, zurückdenke, wie Menschen dort einfach miteinander umgehen, auf so einer total egoistischen Art und Weise, das ist einfach nicht das, was mir liegt und was mir Spaß macht. Also ich habe Freude in der Kommunikation und an der Kommunikation, wenn man reflektiert und auch respektvoll miteinander umgeht, aber das sind ja fast Tugenden, die heutzutage gar nicht mehr richtig gelebt werden. Das stimmt. Oder wo es mir auch immer auffällt, ist so bei Massenveranstaltungen oder so. Oder sag ich mal so, Deutschland gewinnt das erste Vorrundenspiel mit 1-0 nach 90 Minuten, so Kampfspiel. Eigentlich kann man sich nur freuen, dass es glücklich weitergegangen ist, sozusagen, glückliches Ergebnis, aber dann in Fahre, so kommt der große Autokorso, ja, und alle drehen völlig durch und meinen so, alle Regeln des Straßenverkehrs sind so aufgehoben, ja, und da werde ich dann auch zum Menschenhasser, muss ich ganz ehrlich sagen, so, das ist einfach irgendwie die Verhältnismäßigkeit, so, Hauptsache man sucht immer einen Feiergrund, so. Ja, ja, aber das ist natürlich auch so ein ganz eigenartiges Thema. Also ich habe da zufällig mal irgendwie einen Bericht drüber gesehen und wenn jetzt zum Beispiel bei mir im Haus die Nachbarn irgendwie zu diesem WM-Spiel da irgendwie eine kleine Party bei sich zu Hause veranstalten, ja, dann dürfen die natürlich auch ruhig lauter sein, vom Gesetz her sogar, als es normal erlaubt ist, so, und das wird vom Gesetz her toleriert. Da habe ich dann als Mensch, der vielleicht nicht unbedingt ein Fußballfan ist, nicht mal die Möglichkeit, mich da irgendwie offiziell bei der Polizei zu beschweren, so mit Ruhestörung oder so. Nein, ich muss das so hinnehmen und akzeptieren. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Aber okay, ich meine, ich bin auch Fußballfan. Ich will da jetzt nicht meckern, aber ich finde so dieses übertriebene Feiern, obwohl überhaupt nichts zu feiern ist, lächerlich. Und dass halt Menschen meinen, sie können sich alles erlauben. Ich würde sagen, wir leiten über zu unserem nächsten musikalischen Beitrag. Ja, können wir machen, oder? Ja, heißt passenderweise My Own Little World, meine kleine Welt, sozusagen, ja, die ja viele haben, ne? Richtig. Auf geht's, ab geht's. Thank you. Und auch das nächste Spiel, Gehirnangriff bereit. Den Feinden nun entgegen, sie fern an meinem Leib. Energie ist normal, Herrschaft digital. Wie viel Leben hab ich noch? Nintendo Shock! Tötet Onkel Mario. Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation? Treiben Videospiele in die soziale Isolation. Ja, das ist sozusagen die Kernfrage des letzten Stücks, ja? Ja. Was sagen wir denn dazu eigentlich? China Sisters? Eishockey-Manager, sind wir eigentlich sozial isoliert hier in diesem kleinen Studio mit 1, 2, 3, 4 Rechnern? Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Also so, wir sind eigentlich angeschlossen, oder? Ja, wir sind ja auch über hier digitale Medien mit der Gesellschaft verbunden. So. Eigentlich kann uns jeder joinen, wenn man so in Neudeutsch sprechen darf, ja. Oder? Ja, darf also man. Dürfte eigentlich jeder dazukommen. Und, ja. Aber es tut nur keiner, das ist es eben. Ja, also wir überlegen natürlich auch schon, ob wir für den nächsten Podcast nicht mal eine Telefonhotline einrichten können, sodass ja, ja Zuhörer vielleicht auch sich hier live mit einschalten oder können. Oder auch Stargäste, weibliche. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sind immer willkommen bei uns in unserer goldenen Mitte. Aber nur chlamydienfreie. Natürlich machen wir vorher erstmal einen Check beim Gesundheitsamt. Ja, natürlich. Krankheitserreger sind hier nicht erlaubt. Richtig. Ganz klar. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wie ist deine Games-Historie so? Mit was hast du angefangen? Meine Games-Historie? Ja. Hui, also ich glaube, das begann recht klassisch damals auf dem Nintendo NES mit Mario Bros. 1. Ja, das war so mein erster Kontakt in die Computerspiele oder Spielkonsolenwelt. Ja. Ja. Das steigerte sich dann halt irgendwie vom Nintendo zum Amiga. Da gab es dann das erste Spiel, ich glaube Shadow of the Beast hieß es. Oh ja, ich kenne es. Ja. Großartig. Ja, geiler Soundtrack übrigens. Ja, auf jeden Fall. Super. Lotus 3. Psygnosis. Ja, Psygnosis. Weltbeste Softwarefirma überhaupt. Super. Gleich hinter Software 2000. Das sind ja wohl die ungekrönten Könige. Sportsimulationsspiele à la Eishockey-Manager oder Bundesliga-Manager, Anstoß. Großartig. Haben natürlich auch ihren festen Sitz in unserer Biografie. Ja, bei mir war es so, ich habe angefangen mit einem Spielecomputer, also sozusagen so, der nur Spiele zugelassen hatte. Es waren eigentlich keine Disketten, das waren so... Datasetten hieß oder? Nee, das waren keine Ahnung. Module hießen sie, so ein riesen Griff. Genau. Die musste man so reinframpen in so ein Ding von Schneider. Ja. Ich habe das mal irgendwann gegoogelt, das Ding gibt es tatsächlich noch. Ich will das mal irgendwie mal versuchen, noch mal irgendwann zu kriegen. Aber das war nicht mal 1-Bit-Grafiken oder so auf dem Fernseher. So. Wahrscheinlich. Ja, und da haben wir dann so in den Anfang der 80er Jahre gespielt. Da hatte mein Bruder einen C64. Da weiß ich noch ganz genau, mein Bruder, dem C64 dann, und dann bin ich da ab und zu mal rangegangen, hab dann irgendwann mal geguckt, wie man so ein Spiel lädt, mit Load, Sternchen, 8,1 und so. Und hab mir dann die C64-Disketten genommen, die labbrigen, und dann mal abends dann so mal ein bisschen gezockt, und plötzlich stellte ich fest, oh, eine Porno. Porno-Game. Die Pornospiele, Strip-Poker und so, oder einfach nur leicht bekleidete Comic-Frauen waren natürlich... Aber man konnte gar nichts erkennen, weil alles so grob... Nein, konnte man nicht, aber man war trotzdem sehr erregt. Man war sehr erregt. Und dann hatte ich dann später dann auch ein Amiga 500, ja. Und ich weiß noch genau, wie ich meine Spiele bekommen habe. Ich hatte nämlich hier so einen Kumpel im Ort und der hat dann so Listen verteilt und er nannte sich Amiga Psych, Greetings from Amiga Psych, und dann gab es so 10 Disketten, 10 D-Mark, und dann hatte ich dann immer so Bestellzettel dabei und hat mir so 10 Disketten gegeben, und da hatte ich dann zum ersten Mal Kick-Off, mein großer Klassiker, und jetzt habe ich am liebsten gespielt, Dino Dini. Ja, natürlich. Und das war eigentlich das hat mich richtig gefangen so, aber danach... Danach muss ich sagen, so PC-mäßig, da hatte ich nur noch Sensible Soccer so ein bisschen und so Simulationsspiele. Und heutzutage eigentlich, dann spiele ich noch mit dir so eine Runde Partie FIFA. Richtig, auf jeden Oder Fall. Oder was uns heutzutage noch so richtig fängt, das ist World Void. Ja, auf jeden Fall. Großartig. So, Scrabble auf Smartphones ist natürlich auch so eine eigene Geschichte. Eigentlich ist das Back to the Roots. Back to the Roots. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Amiga-Geschichte eingehen. So, ich kann mich natürlich da auch noch echt gut dran erinnern, wie das damals zu meiner Zeit war. Ich war damals so 14 oder so, oder 15 vielleicht. Und bei uns lief das also sehr unkommerziell ab. So, wir haben einfach unsere Diskettenboxen dann irgendwie morgens, wenn es zur Schule ging, unter den Arm gepackt und haben dann einfach die komplette Diskettenbox so an den Klassenkameraden verliehen. Ich kann mich noch dran erinnern, es gab da so Zeitschriften wie, ich glaube, Amigo oder Amiga Games und so. Und dort gab es immer so Versandhandelsanzeigen. Dort konnte man sich dann immer so ein 100er-Pack Leerdisketten kaufen. Ja, und dann saß man halt irgendwie das ganze Wochenende und hat einfach nur Disketten kopiert. So. Ja. Ja, so lief das damals bei uns ab. Ja. Das kenne ich, dieses Hin und Her mit den Diskettenboxen und Ausleihen und so. Richtig. Und da fällt mir auch übrigens, und das ist, sind wir wieder ganz grandiosen Übergang gemacht schaffen. Da gibt es auch ein geiles Video zu und auch einen geilen Song, und den spielen wir jetzt. Der heißt 8 Bits. We'll be right back. Lady Gaga war beim Zahnarzt. Der Urknall ist jetzt in der Schweiz. Grönland ist bald eisfrei. Ich weiß alles, ich weiß nichts. Ich bin einer von euch. Nach Fukushima sind alle bio. Angelina Jolie ist bi. Die Kühe furzen uns ins Unglück. Ich weiß alles, ich weiß nichts. Ich hab Spiegel-Online-Allergie. Alle wollen jetzt zum Nordpol und packen ihre Flipflops ein. Nur Brad Pitt ist gerade in Dubai. Es sieht gut aus und weit einen Skilift ein. Die Welt ist klein, so klein, und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein, und sie wird immer kleiner. Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es denn auch meiner? Da steht mein alter Kassettenrekorder. Ich schalt ihn ein, ich schalt ihn ein. Sometimes I feel so overfordert. Und ich weiß, ich bin da nicht allein. Der FC Bayern hatte Buddhas. Und die Buddhas sagten mir, es an mir. Ich hol gleich meinen Brockhaus raus und dann googeln wir im Papier. Jetzt kommt die letzte Strophe. Wie ging denn die nochmal? Irgendwas mit Mubarak lernt twittern oder Fernwärme. Im Neandertal, die Welt ist klein, so klein, und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein, und sie wird immer kleiner. Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es denn auch meiner? There stands my old Kassettenrekorder, and I do hula hula all the night. Sometimes I feel so overfordert. Und ich weiß, ich bin da nicht allein. Ja, das war Reinhard Grebe mit dem Song Kassettenrekorder. Tja, und ich glaube, der gute Herr Grebe hat das schon sehr gut drauf. Ja, die Welt und wie sie sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat, gut und klar zu reflektieren. Den Herr Grebe, den kann man übrigens auch am 13.11. in Bremen im Bremer Theater live sehen. Ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Ihr auch? Also wer mal Heiner Müller live sehen möchte, den neuen Heiner Müller natürlich, der den sollte unbedingt zu Reinhard Grebe nach Bremen kommen. Natürlich, also man erkennt mich an der Zigarre in der Hand und dem Glas Cognac. Und so gibt es nach dem Konzert sicherlich auch noch ein paar Autogramme. Auch das mache ich gern. Natürlich. Denn, das muss man ganz klar sagen, wir sind für unsere Fans da. Auf jeden Fall. Jederzeit. Wer, wenn nicht wir. Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz auf diesen Song einzugehen. Da prasseln gerade so viele Eindrücke auf mich nieder, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich da überhaupt ansetzen kann oder soll. Ich glaube, so ein ganz tolles Beispiel ist einfach so, wenn ich mal so zurück an meine Schulzeit denke, dann das war so irgendwann in den 90ern, als die Schule vorbei war und man sich mit einem Kumpel treffen wollte, so, da bin ich halt irgendwie noch ganz klassisch so auf mein altes Fahrrad gestiegen, so, bin zu meinem Kumpel gefahren und habe an der Tür geklingelt und gefragt, ja, ist denn der Holger vielleicht da oder ist der Thorsten da? Ja. Und dann irgendwie haben die Eltern gesagt, ja, der ist da, komm mal rein. Oder, der ist noch in der Schule, komm mal später wieder, so, ja. Genau. Und so lief das ab. Und so lief das ab. Wie ist das heute? Facebook, SMS. Genau. Ja. Man ist quasi immer auf allen Kanälen, immer und zu jeder Zeit erreichbar. Genau. Das hat sich so bei mir halt auch so verändert, dass unangemeldeter Besuch an der Haustür, so, wenn das da jemand klingelt, so, dann mache ich die Tür gar nicht mehr Nein, auf. So, das geht da auch so, nicht. So, ey, Leute, ihr könnt mindestens 24 Stunden vorher eine SMS schicken, ja, dass ihr bitte vorbeikommen wollt. So, ja. Ansonsten läuft das mal gar nicht. So. Ja, richtig. Genau, und ich weiß auch noch, dass ich auch im ganzen Gegensatz diametral eigentlich zu der heutigen Generation, dass ich Jahre meines Lebens eigentlich so, hatte ich auch halt einen sehr guten Kumpel. Und wir haben am Wochenende so die anderen Diskothek und so und Exzesse, Heavy Petting und Alkohol und Orgien, Drogen und so weiter. Und wir haben uns irgendwie getroffen mit dem Fahrrad abends so und weiß ich nicht, haben irgendwie was zu essen und zu trinken geholt. Und sind dann irgendwie einfach in Dangas spazieren gegangen oder so und haben uns irgendwie an der Fahrradbrücke 3 Stunden hingestellt und rumerzählt und so. Und nichts gemacht so. Natürlich auch Mädchen hinterher geschaut. Mädchen war völlig Fehlanzeige. Okay. Wir haben immer davon, weiß ich nicht, so wenn irgendeine Frau, so irgendein Mädchen in der Schule einmal angeguckt hat, da hat man das natürlich dann stundenlang diskutiert, so abends dann so, ob die tatsächlich irgendwie vielleicht ein Interesse hätte, ne? Ja, meinte sie so, dich oder den Typen hinter dir, ne? Genau, so. So. Und das war so das Einzige, so, worauf man sich so total fixiert hat so und dann stundenlang am Wochenende diskutiert hat, anstatt in die Diskothek zu gehen, wo wahrscheinlich diese Frau gerade ist, ja, und wahrscheinlich so einen Typ nach dem anderen abschleppt so, ja, und wir gucken ins Leere so, ja. Aber so war das halt früher, ne? Was ich dazu auch echt interessant finde, so, wenn ich mal zurückblickend so die Zeit reflektiere, so die heißen Bräute damals in meiner Schule und wenn ich sie dann jetzt mal auf Facebook stalke, sind alle irgendwie komisch, verbraucht, dick, haben Arsch voll Kinder oder halt auch nicht so. Ja. Und was ist mit uns? Also auch wir sitzen hier mit unseren besten 30er Jahren und halt in der sozialen Isolation. Naja, so aber, viel dazu. So, wenn ich so dieses Schönheitsideal mal nehme, so oder heute ist ja alles viel oversexter, ne? Die Mädels so, guckst du dir an, Stiefel, Rock, Stockings, ja. Stockings, Tangas bis zum Nacken und so. Und dann heute, früher so, in meiner, so wenn ich so in die Pubertät zurückdenke, die Mädels, Doc Martens oder Chucks, irgendwie zerrissene Jeans, Dauerwelle und dann ein Pulli und ein Palästinenserschal. So, das war so das Schönheitsideal so zu meiner Zeit. Okay, aber du kommst ja nochmal ein bisschen aus einer anderen Generation. Bei mir war das dann schon so, ich kann mich dann dran erinnern, so 8., 9. Klasse, da fingen die Mädels dann an, so mit Miniröcken und Overknees und so. Tatsächlich, und, ja. Ja, das war schon leicht angesext. Und dann gingen bei dir die Hormone durch. Da gingen nicht nur die Hormone vielleicht durch. Vielleicht sollten wir was tun, damit die Hormone bei uns mal wieder ein bisschen runterkommen und wir uns ein bisschen chillen und entspannen. Und da hätte ich dann einen guten Song für dich. Einen guten Song? Ja. Vielleicht erkennst du ihn schon an diesen ersten Klängen. Oh, Alexander Bajano, The Man with the Silver Gun. Oh, I sit here, watch the setting sun, feel the breath of my car, and I wish that I was still young. I would show them all I'm a man with a silver gun. Got no big deal, just having fun. I'm a man with a silver gun. Found me a warm place near the setting sun. But I know my time has come. Soon I'm dead and gone. I'm still dreaming of the long silver train. Take me far away. station and the tractor flies, her body warm and nice. Steady sighs from time to time. Take me, my car and my gun. I'm a man with a silver gun. Got no big deal, just having fun. I'm a man with a silver gun. Found me a warm place near the setting sun. Yes, I'm a man with a silver gun. No big deal, just having fun. Yes, I'm a man with a golden gun. Found me a warm place near the setting sun. Found me a warm place. The man with a silver gun. Alexander Ja, großartige Stimme. Richtig. Bekannt auch von Daniel Arcane. Richtig. Richtig, richtig. Hab ich eigentlich heute schon was Falsches gesagt, Marcy Boy? Falsch? Oh. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Und das wird nachher natürlich rausgepiept. Ja. Was wollten wir eigentlich jetzt noch besprechen, so abschließend so gleich? Abschließend haben wir hier noch irgendwie Social Life. Social Life. Digital Natives. Können wir das auch ohne Anglizismen? Ja, soziale die Eingeborenen des Internets, könnte man sagen, anstatt Digital Natives. Ja, die Eingeborenen Ja, bezeichnet eigentlich so die Menschen, die ab 1981 geboren wurden, als Digital Natives, weil sie ja komplett in dem digitalen Zeitalter MP3s, Internet aufgewachsen sind. Ja. Nicht so wie wir noch analog so mit Kassetten. Ich bin 81 geboren, so. Also ich, ja, fall da voll rein. Ja, ich kenne auch so den Kassettenrekorder und den Schallplattenspieler. Ja. Das ist noch meine. Oh, damals die Mixtapes, die man gemacht hat, großartig. Wenn man verliebt war. Ja, natürlich, für seine Freundin. Also. Mal irgendwie so ein Tape zugesteckt. Ja, ich habe mal was ganz Lustiges gemacht. Ich habe mal so. Ich hatte drei Kassettenrekorder und ich habe die zwei gleichzeitig ablaufen lassen, um dann die Sounds zu mixen und da auf einem dritten wieder aufzunehmen. Das war echt krank. Aber das hat geklappt. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich habe da irgendwie einen Song von den Beatles mit irgend so einem Dance-Beat vermischt. Und es hat tatsächlich geklungen, aber ich habe das natürlich nicht mehr. Schade. Ja, schade eigentlich. Weißt du, ob die Frau noch lebt, der es uns geschenkt hat? Nein. Ob wir sie ausfindig machen können über Facebook und so? Über Facebook habe ich schon viele ausfindig machen können, aber daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. So, also, weißt du ihren Namen noch? Ja, weiß ich noch. Ich weiß nicht, das war meine ersten intimen Kontakte auch. Ich kann mich noch genau erinnern, aber das sollen wir vielleicht auslassen. Das führt dann auch hier zu weit. Ja, so. Das führt dann doch ein wenig zu weit, ja. Mhm. Vorname war Silke. Silke. Das war die schöne Silke. Ah. Heute würde man sagen Augenwurst Petra. Richtig. Aber ja. Kurz vor Gammelfleisch. So, vielleicht sagst du mir noch, mein lieber Heiner. Ja, jetzt habe ich es richtig. Ja, aber zum nächsten Song noch. Malediva, gar nicht mehr in dich. Verliebt. Verliebt. Sagst du mir vielleicht noch was dazu? Ja, Malediva ist natürlich auch. Ja, so eine Kabarett-Kombo-Geschichte. Ist ein schwules Pärchen, die schon seit, ich glaube, anderthalb Jahrzehnten zusammenleben. Ja, und ihre Beziehungsgeschichte halt auch in ihren Stücken immer wieder aufarbeiten. Wir alle kennen das wahrscheinlich, wenn man sich von einem Partner, also seiner Freundin, von seinem Freund trennt. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich selber einfach sagt, ich bin gar nicht mehr in dich verliebt. Es tut mir leid, ich bin gar nicht mehr in dich verliebt. Ich bin nicht mehr eine von uns beiden. Und dass es uns bald nicht mehr gibt, lässt sich wohl leider nicht vermeiden. Keiner hier weiß einen Rat. Jeder schweigt, weil er sich grämt. Und der die Liebe erfunden hat, steht vor Kummer wie gelähmt. Keiner weiß, wie das geschieht, dass man sich irgendwann gar nicht mehr liebt. Keiner kennt es oder kann es verstehen, man will sich einfach nicht mehr sehen. Es war nicht, um die Liebe zu versuchen, auch wenn es schrecklich und furchtbar klingt, dir zu sagen, dass unser Schiff in Kürze wirklich sinkt. Auch wenn es das Leben so mit sich bringt, dass die Liebe bei vielen Leuten auf Dauer was man am anderen am allerbesten kennt, nämlich seine Ängste und seine Schwächen und ganz einfach beim Namen nennt. Man trifft den anderen, wenn das noch nicht reicht, indem man ihn mit seiner Mutter vergleicht. Wenn das noch nicht reicht, wir könnten sanft sein und klug und gut und sogar für alles andere blind. Nichtsdestotrotz kann jeder sehen, wie schrecklich müde wir sind. Es war nicht, um die Liebe zu versuchen, auch wenn es schrecklich und furchtbar klingt, dir zu sagen, dass unser Schiff in Kürze wirklich sinkt. Auch wenn es das Leben so mit sich bringt, dass die Liebe bei vielen Leuten auf Dauer nicht gelingt. Komm, wir küssen uns nochmal und wenn das uns wirklich freut, stehen wir auf und sagen leise, es tut mir aufrichtig leid. Wir wollen nie wieder frieren. Worte will ich nicht mehr verlieren. Das Angesicht der Hoffnung lässt mich weiter hungrig. Die Einsamkeit der Rosen lässt uns vorwärts schauen. Das süße Leben kann noch wilder sein. Die Einsamkeit der Rosen weckt mich wieder auf, will nicht verblühen, fast wäre es geschehen. Die Einsamkeit der Rosen lässt uns vorwärts schauen. Das süße Leben kann noch wilder sein. Die Einsamkeit der Rosen weckt mich wieder auf, will nicht verblühen, fast wäre es geschehen. Ja. Auch ja. So zwei alte Säcke wie wir dürfen mal sentimental sein. Ja, und romantisch natürlich auch. Also ja. Meine Diva, gar nicht mehr in dich verliebt. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße nach Rumänien. Ja, das wollen wir jetzt auch nicht näher erörtern wir nicht genauer. Nein, wir müssen ja jetzt nicht alles, was es gibt, so hier an unseren privaten Fundus auslegen. Ja? Richtig. Step by step sozusagen. Step by step, ja. Oh, Baby. New Kids on the Block kennst du noch, oder? Ja. Das könnten wir vielleicht auch nochmal kurz behandeln. Boygroups, so längst vergessene Boygroups. Also für mich war ja die erste Boygroup sicher noch die Beatles, ne? Ist ja ganz klar. Ja, nee, das würde ich nicht als Boygroup bezeichnen. Doch, das war eine Boygroup. Boygroups sind für mich schon diese klassisch durchgestylten. Ja, die waren ja mega durchgestylt. Ja, aber die Beatles hatten waren noch nicht so auf PR-Berater angewiesen und so. Das war noch eine andere Liga damals dann. Das kommt dir nur so vor. Kuckuck. Ich glaube, mein Glas ist schon wieder leer. Prost. Nein. Aber so die klassische, du meinst so New Kids on the Block? Ja. Take That? New Kids on the Block, Take That, da fing das eigentlich an. Also. Caught in the Act, nicht zu vergessen. Ja, natürlich. Ja. Und übrigens, ich fand sogar auch mal eine Boygroup richtig gut und das war Bros. Kennst du Bros noch? When Will I Be Famous? Kenne ich nicht. Aber ich kann mich noch dran erinnern, das war damals in der 4. Klasse. Ich hatte da ein ganz süßes Mädchen sitzen. Sarah hieß sie. Oh. Und Sarah hatte einen älteren Bruder, der irgendwie alle Alben von New Kids on the Block hatte. Nein. Dann habe ich Sarah einfach mal so ein Fünferpack Leerkassetten mitgegeben. Und dann hat Sarah mir doch tatsächlich alle Alben von New Kids on the Block überspielt und handschriftlich die Titel aufgeschrieben. Das ist aber voll nett. Voll der Liebesbeweis, oder? Ja, auch hast du die Kassetten jemals angehört? Ja, natürlich. Echt? Die liefen rauf und runter, weil ich war ja auch still und heimlich verliebt in Sarah. Ja? Okay. Was macht sie eigentlich heute? Ich glaube, sie, also beim letzten Stalken auf Facebook, arbeitete sie bei Alnatura in Bremen. Ja, so können Karrieren verlaufen, so vom New Kids on the Block-Fan zu Alnatura. Ja. Das ist das Schicksal vieler. Ja. Und eigentlich kann man sagen, eigentlich, ich finde die etablierteste Boygroup, die es gibt und die nach wie vor immer noch so im Geschäft ist, eigentlich Take That, oder? Never Forget. Ja, ich kenne eigentlich gar keinen Song von denen so richtig, so, oder? Ja. Klar. Aber ich kenne übrigens Hardcore Take That-Fans, die auch heute noch Take That hören. Das ist zum Beispiel Diana, die hört immer noch, die fährt immer noch zu Konzerten, so, die steht ja, voll drauf. Kann man machen, Gary muss Barlow. Man aber nicht. Na, kann man machen, muss man aber nicht. So, sie ist hingefahren, so, ich hätte die Vorgruppe, muss man sich mal vorstellen, von Take That waren die Pet Shop Boys. Unfassbar, oder? Okay, also in meiner Welt würde das Ganze umgekehrt Umgekehrt, ja, genau. Ja, Pet Shop Boys, ja, das war natürlich noch geil, ja. Go West. Aber, wärst du gern in einer Boygroup gewesen? Ja, also ich weiß, ich bin schon sehr narzisstisch veranlagt und ich mag das natürlich auch, wenn Menschen mich schätzen und ehren und verehren und anbeten. Also ich würde wahrscheinlich Gefahr laufen, da irgendwie ähnlich wie Robbie Williams so eine Karriere an den Start zu legen, so mit völligem Realitätsverlust, Drogen und irgendwelchen Orgien auf den Hotelzimmern. Ich glaube, es gäbe bei dir noch ein anderes Problem. so die choreografischen Tanzschritte so einzustudieren und vor allen Dingen auch diese Waschbrettbauch-Ästhetik. Ja, aber du kennst mich doch auch noch Zeiten so, wo ich regelmäßig trainiert habe ja. Und um die ja. Neulich vor 30 Kilo so, das kennst ja. du doch noch so, ja, okay, oder? Ja, kenne ich noch, ja. ja. Neulich vor 30 Kilo, ja. Ist echt ein bisschen her, so. Vielleicht ist es mir ein bisschen entflogen. Aber gut, für die Karriere macht man sowas schon mal. Ja, natürlich. Aber da fällt mir ein, du musst nachher nochmal mir diese alten Bilder von uns mal raussuchen. So, ja, gerne. Und mir dann mal in den Incoming-Ordner schieben. Irgendwo so Incoming-Ordner, was bedeutet das eigentlich? Irgendwas kommt rein. Ja, von wo nach wo? Ja, also so in Sachen so digitale Erleichterung des Lebens. So, kannst ja. du das mal kurz beschreiben? Wie das einfach so funktioniert, wie wir uns austauschen? Und, ja, also ich meine, man muss heute keine Post mehr schicken. Richtig. Keine getragene Unterwäsche mehr per Post schicken. Nee. Das kann man auch per E-Mail mit einem schönen Foto heutzutage machen. Und nein, also klar erleichtert es vieles, so Datentransfer. So, ich hätte nie gedacht, so was so teilweise möglich ist, was du so sagst, so was, dass ich halt meinen Amiga 500, der hier noch so steht, ja. dieses alte analoge Modell, ja, dass man es so einfach so an so einem schönen Flachbild Bildschirm so anschließen kann ja. und so Eishockey-Manager von 1989 so einfach Richtig. Mal so locker flockig spielen ja. kann. Mit irgendwelchen Joysticks, die heutzutage noch produziert werden. Ja, ja, unglaublich. Wahnsinn, ja. Und irgendwelche Festplatten, die hier noch so, wo man Leute mit totschlagen kann, noch ans groß wie Festplatten, groß wie Schuhkartons, ja. ja. Groß wie Schuhkartons, dabei haben sie so 512 Megabyte. Ja, ich, 512 ne? Megabyte. Ja. Selbst der Arbeitsspeicher von meinem Smartphone beläuft sich auf 1 Gigabyte. Und ja. mein Smartphone ist ungefähr nur ein Hundertstel so groß wie dieser Schuhkarton von Festplatte. Allein dieses Netzteil, das ist ja großartig. Das hat mit Netzteil nichts zu tun. In Fachkreisen nennt man das doch Umspannwerk. Ja, und weil das so ist, spielen wir jetzt ein bisschen Boygroup-Mucke, würde ja. ich sagen. When will I be famous? We'll get to you, girl. Step by step. Is on the block. Step by step. Da sind wir wieder. Direkt aus den 80ern im Jahre 2012 hier. Ja, willkommen im Jahr 2012. Neulich in den 80ern und 90er. Ja. Sagen wir ja gerne mal. Und ja, also wir haben schon eine krude Musikmischung heute zwischen Rudi Ratzinger, Reinhard Grebe und The New Kids on the Block. Richtig. Rosenstolz war auch dabei. Alles war dabei. Die Ärzte, ja, die besten Hits von uns für euch. Das ist unsere Auffassung von diesem Totschlags Motto im Radio, das Beste von heute und das Beste von den 80ern und 90ern, da könnt ihr schon kotzen, wenn ich sowas höre. Übrigens, Radio ist sowieso so ein Thema. So, ich höre überhaupt kein Radio mehr, weil Radio ist einfach nur noch Grotte, so diese Formatradios. So allein schon diese. Jein. Na, Moment, Moment. Nee, nicht jein. Da gibt es erstmal Nein. Also ganz klar, NDR 2, FFN, WDR 2, das ist alles, nimmt sich nichts. Das ist alles richtig, derselbe Rotz. Einheitsbrei. Das ist alles Einheitsbrei. Das heißt erstmal so. Guten Morgen, so erstmal das Wetter ist so und so. Ja, und so. Das wird erstmal so gute Laune mäßig so morgens. Das so will Frühstücksradio, ich, ja. Wenn man Glück hat, macht man sich selbst noch ein Frühstück dabei. So. Ja, und fürchterlich gute Laune, so damit will man gar nicht geblästigt werden morgens. So. Und immer überall die gleichen Songs. Und ja, also das geht mir schon total auf den Senkel. Es gab mal einen Sender wie FFN, der war in den 80er, 90ern ziemlich gut, so hat da viel gewagt. Aber heutzutage ist eben alles Formatradio. Natürlich gibt es. Auch Ausnahmen. Deutschlandradio. Also, Deutschlandradio gibt es. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin auch so ein kleiner Bremen 4-Hörer. Also nicht tagsüber, aber in dem Nachtprogramm von Bremen 4 gibt es eine Hörer-Talkshow. Die heißt Late Line. Die läuft wochentags von 23 bis 1 Uhr nachts. Und dort können dann auch zu bestimmten Themen jeweils Zuhörer anrufen. Das ist sehr interessant und manchmal gibt es auch sehr produktive Gespräche dabei, ja? Ja. Okay. Das kann natürlich sein, so. Also nachts höre ich ja kaum Radio, sowieso nicht, aber also wenn man tagsüber reinschaltet, also kann ich schon das kalte Kotzen kriegen. Ja, auf jeden Fall. Diese aufgesetzte gute Laune und dann irgendwie, das Wetter ist so schlecht, so es regnet und so weiter. Ja, das kotzt mich auch so an. Ne? Global Warming. Die gehen alle davon aus, dass alle Sonne und 30 Grad wollen. Nein, ich möchte keine 30 Grad. Ich bin ein bekennender Sommerhasser. Ich möchte einfach kühle Temperaturen. Ich möchte keinen Sommer. Ich möchte keine Sommerhysterie haben. Und man muss halt einfach alle Schichten abdenken und man kann nicht immer nur mit der Mehrheit gehen. Nein, das geht einfach nicht. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer, ja. Oder? There's no smoke without fire. Ja, okay. Can I have a light, please? Miau! Ja. Ich sehe gerade so auf, ich gucke mal auf unsere Uhr, die läuft noch ganz konstant, 1,49, also wir haben gut durchgehalten. Ja, wir haben wirklich sehr gut durchgehalten. Wir brauchen gleich noch eine Mixtur. Eine große Mixtur, glaube ich. Ja, eine Partie FIFA. Richtig. Um unsere soziale Isolation zu krönen und zu feiern und zu manifestieren. Ja. Und gibt es noch irgendwas, also einen Ausblick so vielleicht für die nächsten Projekte, die wir haben? Ja, das nächste Soil & Cast Projekt. Ja, wir hatten gerade schon überlegt in einer kleinen Pause bei einer Kippe und so, dass wir vielleicht mal euch so das Beste, was wir so an den 90ern haben festhalten können, euch mit auf den Weg geben. Und da werden wir euch ein bisschen elektronische Tanzmusik mit auf den Weg geben. Ja, definitiv. Musikalisch haben wir uns schon festgelegt. Inhaltlich wollen wir so ein bisschen noch offen halten. Genau, das halten wir uns offen. Ja, halten wir uns offen. Also natürlich, eine Sache ist ganz klar so, wir brauchen Anregungen von euch, ja, von den Hörern des Soylent Cast. Ja. Auf jeden Fall, da sollen Fragen kommen und Anregungen kommen. Das brauchen wir. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir in der Soylent-Koch-Gruppe mit Sicherheit Leute haben, die uns ernährungstechnische Fragen noch stellen werden. Also eine habe ich heute schon gekriegt, ich suche sie gerade mal raus. Ich finde den Nachrichtenverlauf nur leider nicht mehr. Wie finde ich den Nachrichtenverlauf, weißt du das? Einfach mal auf Nachrichten klicken. Habe ich gerade gemacht. Wählst du die betreffende Person an? Ja. Nee, nicht darauf, das andere. Einmal abbrechen, oben auf das Nachrichtensymbol bitte. Richtig, dann alle Anzeigen, genau. Ah, richtig, machen wir das. Jetzt da, da hat er sie. Jetzt kann er auch in der History scrollen. Ja, alles klar. Wir sollen also also wir wurden heute von Caroline gebeten, in dieser Sendung. Ja, Caroline, wie heißt sie weiter? Wo kommt sie her? Wie alt ist sie? Das dürfen wir aus anonymer Schutz. Das ist die Privatsphäre-Geschichte. Acta Rules nicht veröffentlichen. Ja, also wir haben hier eine ernährungstechnische Frage noch zu klären. Ja, dann stell sie doch mal bitte in den Raum. Ich stell sie dir jetzt zum Schluss. Die Frage lautet also, ist Brokkoli einfach nur grüner Blumenkohl oder eben nicht? Heieiei, jetzt geht's aber wirklich ans Eingemachte, oder? Das kann man natürlich aus also vielerlei Hinsicht jetzt beantworten. Einmal aus geschmackskulinarischer Hinsicht oder aus botanischer Hinsicht. Ja. Ja. Was würdest du als alter Biologe denn dazu sagen? Ich würde sagen, es sind zwei Gruppen, ja. So, das ist also zwei Arten von Gewächsen, ja. So, ich vielleicht sollte man das gleich nochmal nachforschen. Wie heißen denn diese Obergruppen an Gewächse? Weißt du noch? Das sind sicherlich Kohlgewächse, ja. Ja, Kohl. Ja. Ohne Kohl nichts los. Ja, richtig. Ja. Aber vielleicht sagst du was aus der geschmacklichen Perspektive. Ja, also Brokkoli läuft, ja, würde ich sagen. Ja, Brokkoli. Und das andere habe ich schon wieder vergessen, weil es mich eh nicht interessiert und auch geschmacklich nicht auf meiner Ernährungsliste Blumenkohl vorhanden ist. Blumenkohl, ja, nee. Ja, das ist, ich mag beides nicht so. Nee. Also Brokkoli mag ich ganz gerne, wenn es schön knackig ist so. Blumenkohl fällt echt so vom Teller. So. Also bei mir fällt eigentlich so beides vom Teller. So. Das kann ich nichts mit anfangen. Ne? Aber übrigens, ich habe mal gehört, beides soll ganz gut schmecken mit Sour Cream. Mit Sour Cream. Mit Sour Cream. Ja. Und damit würde ich eigentlich gerne heute die Sendung beenden. Okay. Wir schließen den Kreis auch zum Thema Misanthropie. Ja. Was uns so an Mitmenschen aufregen kann. Und da sind wir beim Thema Sour Cream und gibt es ein gutes Hörspiel von Heinz Strunk. Das heißt nämlich Sour Cream heißt das. Sour Cream. Sour Cream. Von Heinz Strunk. Von Heinz Strunk. Und bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich natürlich erstmal bei den Hörern und so. Und wir. Und bei dir natürlich, ja, dass Harry, du mir so gut die Stange gehalten ja, hast. Ja, nicht nur die. Und möchtest du noch unseren Hörern was sagen? Ja, liebe Hörer, hier, ihr wisst ja, es heißt wie immer, stay tuned, Soylent Cast. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ja. Ich wünsche euch da draußen einen ganz tollen Tag, viel Regen, Sonnenschein, was auch immer ihr haben wollt. Genau. Ja, Harry. Und, war ein gelungener Abend, oder? Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sind die offizielle, definitiv autorisierte Nachfolgesendung von www.noisex.de. Richtig. So, bitteschön. So, ja, ich hätte gern die Futenbruststreifen und dazu eine gebackene Kartoffel mit Sour-Cream. Kartoffel mit Sour-Cream. Gern. Und etwas zu trinken? Ach so, ja, ich sag mal Apfelschorle 03. Apfelschorle 03, danke. Entschuldigung. Hä? Ja, Sie meine ich. So, ja. Sagen Sie, habe ich eben tatsächlich richtig gehört? Haben Sie Sour-Creme gesagt? Ja. Natürlich. Und eine gebackene Kartoffel. Natürlich. Wieso schmeckt das hier nicht? Ich frage mich schon seit Ewigkeiten, was das für Leute sind, die mit einer unvorstellbaren Stumpfheit Sour-Creme sagen. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. Nö, was regen Sie sich hier eigentlich überhaupt so auf? Nö, ne? Wissen Sie, dass Sie mich hier aufs Derbste beleidigen? Aufs Derbste? Ja. Haben Sie tatsächlich aufs Derbste gesagt? Wieso? Wahrscheinlich sagen Sie auch immer, dumm gelaufen oder und. Tschüss! Das wird mir auf immer ein Rätsel bleiben, wieso bei so Typen wie euch eigentlich auch immer alles zusammenkommt. Handy am Gürtel tragen, Mickey-Maus-Schlipse, Diddle-Kaffeebecher, Kater-Gaffi-Duschvorhänge und Sour-Cream sagen. Wenn Sie sich nicht sofort wieder auf Ihrem Platz setzen, werde ich die Restaurantleitung bitten, die Polizei zu rufen. Das heißt Sour-Cream! Und wenn es das Einzige ist, was in die armseligen Spatzenhörn reinpasst, sagen Sie nie wieder Sour-Cream, es heißt Sour! Sour-Creme! Ja, hallo, ist da jemand zu Hause? Aua. Da kann ich mich echt drüber aufregen!